Weihnachten von Felix Mendelssohn Bartholdy, die mit dem Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen unter der Leitung von Friederike Wöttgen. Und die begrüße ich ganz herzlich hier bei mir im Studio als langjährige Leiterin dieses herausragenden Bremer Vokalensembles des Kammerchors an der Hochschule für Künste in Bremen. Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert er in der Pfarrkirche St. Johann im Schnurrviertel, um in einem Release-Konzert seine neue CD vorzustellen. O Magnum Mysterium. Friederike Wöttgen, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Was hat Sie denn veranlasst, dieser CD diesen mysteriös klingenden Titel zu geben? Ja, guten Tag erstmal. Also das ist natürlich ein Rückgriff auf einen ganz alten lateinischen Text, auf einen alten Kirchengesang, der zu einer bestimmten Stunde vor Weihnachten gesungen wurde. Und mit dem Mysterium ist das Wunder gemeint, eben das Weihnachtsgeschehen, die Geburt Christi. Und das ist durch viele Jahrhunderte hindurch wunderbar folkloristisch oder auch im Palestrinerstil oder eben auch romantisch vertont worden. Und in diesem Fall haben wir gewählt eine Vertonung von Morten Lauritsen, ein US-amerikanischer Komponist mit skandinavischen Wurzeln, dessen Vertonung sehr, sehr beliebt geworden ist in den letzten Jahren. Und ja, unsere Sängerinnen haben das sehr gerne gesungen. Dieser Komposition werden wir uns am Ende unseres Gesprächs auch noch mal zuwenden. Ich schätze sie auch sehr. Also es ist ja sehr populär wirklich auch geworden. Und damit kommen wir auch zu einem Phänomen. Wir bringen ja eigentlich Weihnachten und Advent vor allem mit alter oder traditioneller Musik in Verbindung. Wir singen halt die alten Lieder, die uns gelehrt worden sind. Aber es ist ja doch durchaus so, dass auch Komponisten unserer Zeit und auch des 20. Jahrhunderts sich sehr gern mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, oder? Natürlich. Also Weihnachten, wir sehen es ja jetzt, wenn wir durch die Stadt gehen, alles ist geschmückt, alles bereitet sich vor. Das ist eine fest verankerte Vorfreude, die der eine religiös empfindet, der andere aber auch vielleicht auf andere Art und Weise. Und das hat Komponisten immer angeregt, auch gegenwärtig das in Musik umzusetzen. Und ich meine, das ist ja auch, Freude drückt sich aus durch Musik und das schlägt sich eben auch nieder in der Chormusik. Oft ist sie dann auch mit Instrumenten ein bisschen folkloristisch gestaltet, also gar nicht so sakral getragen, wie das vielleicht mancher denkt, sondern gerade wenn wir in andere Kulturkreise gehen, zum Beispiel Südamerika, hat wunderbare, wirklich geradezu Tanzsätze, wenn es um Weihnachtsmusik geht. Da ist dieses Fest der Freude noch stärker in der Musik vielleicht spürbar als in manchen eher getragenen Gesängen bei uns, wobei es auch da immer auf die Interpretation ankommt natürlich. Nun haben wir eben Mendelssohn gehört, wir haben über Morten Lauritsen gesprochen, also da gehen wir mehr ins Zeitgenössische. Sie stellen uns also auf Ihrer neuen CD offensichtlich Musik aus verschiedenen Zeiten vor. Ist das hauptsächlich das Konzept oder was steckt noch dahinter? Ja, also ich wollte es jetzt nicht unter dem etwas populistischen Mantel stellen aus aller Welt, aber letztlich haben wir aus verschiedenen Kulturkreisen Literatur gewählt. Also Mendelssohn hat den Anfang gemacht, dann ein wunderbarer Variationszyklus von Johannes Brahms, O Heiland, reißt die Himmel auf, auch sehr bekannt und nicht einfach zu singen. Esenwalz, wir sind ein bisschen in den baltischen Raum gegangen mit Eriks Esenwalz, ist sehr bekannt geworden, 1977 geboren, eine Vertonung auch eines alten lateinischen Gesangs, O Emanuel, ist in diesem Fall für Solostimme und Chorbegleitung. Dann Jakomentijärvi aus Finnland, der ein deutsches Winterlied, das ist eigentlich kein Weihnachtslied, aber ein Winterlied, sehr originell vertont hat, Ach, bitterer Winter. Auch sehr berühmt geworden übrigens durch den Pseudo-Jörg, der immer wieder gern gesungen wird. Sie meinen Mendelssohn, genau. hat so ein bisschen so den Schalk im Nacken, wenn er komponiert, das macht Spaß. Naja, und dann sind wir auch natürlich in Schweden unterwegs von Otto Olsson mit einer Vertonung eines herrlichen Satzes genannt Advent mit Orgel, sehr feierlich, sehr in Schweden sehr, sehr bekannt, fast hymnischer Charakter. Ja, dann gehen wir natürlich auch ein bisschen Referenz an Max Reger, der dieses Jahr den 100. Jubilar darstellte, mit zwei einfachen geistlichen Volksliedvertonungen. Sind das alles Eigenkompositionen oder vorwiegend? Oder gibt es da irgendwelche Quellensammlungen, die Sie verwendet haben, alte Carols? Das ist ein guter Mix. Es sind zum Teil Neukompositionen, eben Mendelssohn und die meisten sind letztlich Arrangements, nicht? Also auch der Coventry Carol kommt aus einem Fundus. Die Melodie ist altbekannt, von vielen englischen Komponisten vertont. In diesem Fall ist es ein australischer Komponist, Robert Amt. Jetzt hatten Sie eben Otto Olsson angesprochen. Ja. Da leiten wir gleich mal über zur nächsten Musik. Was werden wir da hören? Ja, das ist ein ganz lustiges Stück. Das ist von Anders Öhrwall, ein inzwischen nicht mehr lebender Komponist und Chorleiter aus Stockholm. Sehr bekannt geworden in den 80er Jahren durch seinen tollen Bachchor, mit dem er mit Hanon Kur die Bach-Motetten eingespielt hat. Der hat wunderbare folkloristisch angehauchte, aber letztlich auch eigenständige Chorkompositionen geschrieben. Und dies, daraus ist entstanden ein Zyklus Maria-Musik mit Instrumenten und Chor und Rezitateur. Und daraus hören wir Schösch besträdet, das ist der Kirschbaum, und erzählt ganz wunderbar die Geschichte, wie Maria unbedingt vom Kirschbaum pflücken möchte und eben Josef bittet: Mensch, Josef, nun pflück mir doch meine Kirsche. Und sagte: Das kann ich nicht, das darf ich nicht. Und dann beugt sich der Baum freiwillig, damit sie von der Frucht nehmen kann. Und das ist natürlich alles eine symbolische Geschichte, die auch auf das Weihnachtsgeschehen, eben auf die Geburt Christi, Bezug nimmt. Der Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen unter der Leitung von Friederike Wöbken mit einem Stück von Anders Öhrwall, einem schwedischen Komponisten. Schörschbärstredet, der Kirschbaum in der deutschen Übersetzung, schon allein vom Namen her ja etwas schwierig auszusprechen. Haben wir auch mal geübt, ja. Naja, Sie waren ja in Schweden insofern. Ja, ja, klar, aber wir haben glücklicherweise eine Sängerin im Chor, die hat ein Jahr in Schweden verbracht und die spricht so ein zauberhaftes Schwedisch, ist eine Freude. Die Stimme von Friederike Wöbken, die hier bei mir zu Gast in der Klassikwelt im Nordwestradio ist. Wir sprechen über die neue CD des Chores und über das CD-Release-Konzert am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Johann im Bremer Schnurrviertel. Frau Wöbken, wir haben früher schon öfter darüber gesprochen, dass Sie ja als Leiterin eines Hochschulchores, des Kammerchors an der Hochschule, mit einem bestimmten Phänomen vielleicht auch zu kämpfen haben. Das ist die Fluktuation, die sicherlich stärker sein dürfte als in manchen anderen Chören, weil Studierende kommen und gehen und das sind oft nur relativ kurze Perioden, auch wenn ich jetzt bei der CD Namen wiederfinde, die ich auch von früher her noch kenne. Das wollen wir jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber ein anderes Phänomen, Sie sind ja nun schon recht lange dabei, etliche Jahre dabei und wir sprechen immer davon, dass sich die Zeit rasant entwickelt, gerade heutzutage. Spüren Sie das auch als Leiterin des Chores, dass die jungen Studierenden, die jetzt neu dazukommen, irgendwie was ganz anderes mitbringen, auch an Interessen oder an Vorbildung oder was auch immer, als es vor 10 Jahren der Fall war? Gibt es da Unterschiede? Also natürlich, Sie haben recht, Fluktuation ist ein Thema für einen Hochschulchor. Wir haben uns doch ganz gut gefestigt, sodass wir eigentlich im neuen Semester, im Wintersemester, so ich würde mal sagen, an die 8 neuen Sänger aufnehmen. Aber der größte Teil bleibt. Und das, diese Kontinuität ist aus meiner Sicht entstanden durch, wie man so schön sagt, identitätsstiftende Maßnahmen. Das waren eben unsere Chorreisen. Wir haben fast jedes Jahr eine wunderbare Chorreise unternommen in verschiedene Länder. Letztes Jahr waren wir in Portugal. Lissabon, das war ganz herrlich. Und das verbindet natürlich sehr. Und diese gemeinsamen Erlebnisse führen auch dazu, dass die jungen Sängerinnen und Sänger sagen, Mensch, komm, da gehen wir wieder hin. Mal sehen, was dieses Semester angeboten wird. Ja, bringen Sie was anderes mit als früher. Also ich kann nur sagen, es macht mir unglaublich viel Freude, mit den jungen Menschen zu arbeiten, weil sie einfach so eine Unbefangenheit haben und auch nicht so diese, manchmal wir Lehrenden haben ja doch so ein gewisses Maß an Frustration aufgrund der Sparpolitik. Und es gibt einfach, die Zeiten sind nicht mehr so entspannt wie vielleicht vor 20 Jahren. Aber den jungen Menschen merke ich das eigentlich so nicht an. Ich meine, die kommen abends nach einem langen Studientag und wir proben bis um 21:30. Und ich denke mal, der eine oder andere wird das den Abend dann auch noch bei einem Glas Bier in der Kneipe ausklingen lassen. Und die jungen Menschen lernen bei Ihnen sicherlich ganz viel Neues kennen. Ich hatte eben Schweden schon angesprochen. Das ist eine, nicht nur meiner, sondern auch Ihrer Lieblingsregion, auch musikalisch. Sie haben dort einen Teil Ihrer Ausbildung auch verbracht und auch viel gelernt sicherlich. Und das mal so und viel kennengelernt. Man merkt auch auf dieser neuen CD wieder, dass Skandinavien und auch das Baltikum für Sie eine besondere Region schon darstellen. Ist das jetzt nur eine persönliche Neigung oder kann man sagen, dass das auch eine für die Chormusik besonders interessante Region ist? Also ich würde beides bejahen, aber trotzdem würde ich sagen, wir haben auch in unserer deutschen Tradition so einen riesen Fundus und eine Schatztruhe an wunderbaren Weihnachtssätzen. Ich möchte das gar nicht so gegeneinander stellen, aber auf jeden Fall findet man dort sehr schöne Sätze und ja, durch meine Kontakte werden mir dann immer wieder Noten zugespielt und dann denke ich, das musst du jetzt einfach mal probieren. Und so kommt vielleicht so ein gewisser Fokus auf diese Literatur. Aber man kann es, wenn man es tatsächlich darauf zurückführen will, ob diese Region sozusagen anstiftend ist im Bereich Chormusik, dann kann man schon auch auf diese großen Sängerfeste verweisen im Baltikum. Ist ja bekannt in Estland, Litauen und Lettland. Dann auch natürlich die große Chortradition in den skandinavischen Ländern. Wir werden das womöglich erleben im nächsten Jahr. Wir wollen im Mai nach Riga fahren, sind dort zu Gast an der Musikakademie mit und werden mit dem Kammerchor dort zusammen musizieren und die kommen dann im Juni zu uns. Wir machen dann gemeinsam ein Konzert hier in unserer lieben Frauen, da freuen wir uns drauf. Und ja, da werden wir das erleben. Die singen natürlich auch mit anderer Stimme. Die haben ja auch eine andere Klangvorstellung. Das wird sehr spannend, wie wir uns da zusammenfügen werden. Ich wollte das auch keineswegs irgendwie das eine gegen das andere ausspielen. Ja. Es ist natürlich nur die Chormusik in der heutigen Zeit ist ja dort sehr lebendig. Und das wäre im Prinzip auch meine nächste Frage. Ja. Gibt es eigentlich was Entsprechendes auch hier bei uns? Sie sprachen das schon an. Wir haben natürlich eine sehr, sehr lebendige Tradition. Und die Chormusik aus dem 19. Jahrhundert war ja nun auch führend. Wie würden Sie sagen, wie groß ist das Interesse zeitgenössischer deutscher Komponisten an Chormusik? Das hängt natürlich immer auch davon ab, für welche Zielgruppe die Musik gedacht ist. Also letzte Woche hatten wir ja das neue Musikfestival mit Vokalschwerpunkt. Hier im Sendesaal sang dieses wunderbare Ensemble aus Stuttgart, Aventure von Ligeti. Und das sind natürlich Kompositionen, die kann nur ein Spezialensemble singen. Und dafür gibt es eben auch fantastische Komponisten. Vielleicht ist es in Deutschland gibt es ein bisschen mehr eine Schere zwischen der etwas auf den Laienchor ausgerichteten Chorarrangements und den Spezialchor. Das ist vielleicht tatsächlich bei uns ein bisschen ausgeprägter. Doch, ich glaube, es gibt auch deutsche Komponisten, die gerne auch so für den Laienchor Arrangements schreiben. Vielleicht sind sie mir noch nicht ganz so bekannt. Der Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen gastiert unter der Leitung von Friederike Wöbken am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr in der Kirche St. Johann hier in Bremen, um seine neue CD vorzustellen, aus der wir ja auch schon 2 Ausschnitte gehört haben. Und ein weiterer wird gleich noch folgen, O Magnum Mysterium. Wo bekommt man Karten? Kann man einfach hingehen? Wie ist das beim Konzert? Ja, das ist das Tolle. Wir beschenken sozusagen das Publikum. Man kommt frei rein. Man kann auch wieder frei rausgehen, aber wir freuen uns natürlich über einen kleinen Beitrag. Und man kann zu einem Vorzugspreis speziell an diesem Abend eben diese CD erwerben. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht zum Konzert kommen kann, aber interessiert und neugierig ist, dann meldet man sich einfach bei unserem KBB, das ist unser künstlerisches Betriebsbüro. Die Frau Hartmann, die wird da gerne Bestellungen entgegennehmen und sie dann verschicken. Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch, wünsche Ihnen und der CD auch viel Erfolg, ja, dem Chor viel Dank. Erfolg für vielen das Konzert Dank. Und ja. für alles. Und wir hören jetzt aus dieser CD noch das Abschlussstück, das der CD den Titel gegeben hat, von Morten Lauritzen, O Magnum Mysterium. Dankeschön, Frau Webken. Ja, vielen Dank.